Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Sie ist die Schutzheilige dieser Filmstadt, ihre Ikone, ihre berühmteste Bürgerin und Schauspielerin. Marlene Dietrich. In ihrer Biografie spiegeln sich die Stadt Berlin und ihre Kinogeschichte. Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. Marlenes Lola Lola verkörpert in Josef von Sternbergs Film Der blaue Engel das, was das Berliner Wesen bis heute ausmacht. Eine eigensinnige Mischung aus Lässigkeit, Schlagfertigkeit und Verführungskraft. Sie werden hier mit Sehnsucht erwartet. Das ist gewusst, dass Sie wiederkommen. Hier kommen Sie alle wieder. Marlene und Berlin, das heißt der Weltraum der Berliner Filme zwischen den beiden Weltkriegen, das heißt Exil und Rückkehr in eine geteilte Stadt. Im wiedervereinigten Berlin trägt ein Platz inmitten des Potsdamer Platzes ihren Namen. Jedes Jahr im Februar verwandelt sich dort das Berliner Musicaltheater in den Berlinale Palast. Die deutsche Hauptstadt wird zum Nabel des Kinos. Und der Berlinale-Direktor Dieter Koslig legt auch für Marlene den roten Teppich aus. Ich weiß ja, dass das der Marlene-Dietrich-Platz ist, obwohl das ist ein ganz anderer historischer Ort, wo ich stehe. Ich stehe nämlich im ehemaligen Lené-Dreieck und dort war der erste Schulgarten Berlins. Das haben alle vergessen, deshalb stehe ich da besonders gerne rum. Marlene-Dietrich und der erste Schulgarten Berlins, kein besserer Platz. Was verbindet Dieter Koslig, der während der Berliner Filmfestspiele am Roten Teppich jeden Abend die Regisseure und ihre Stars in Empfang nimmt, persönlich mit Marlene Dietrich? Und dann hatte ich eine gute Bekannte in Amerika und ihr Großvater war der erste Studiogründer von Paramount. Und das war der Mann, Bud Schulberg ist sein Name. Der hat Marlene Dietrich dieses unglaubliche Telegramm geschickt, was man heute in der Kinemathek sehen kann. Und da steht drin, kommen Sie bitte, Schiffspassage für zwei Personen, erste Klasse ist gebucht. Sie bekommen $360 in der Woche, später 2000. Ihr Bud Schulberg. Rainer Rother, Deutsche Kinemathek. Rainer Rother, Leiter der Deutschen Kinemathek und des Berliner Filmmuseums. Von seinem Fenster aus blickt er auf den Potsdamer Platz und auf den sogenannten Boulevard der Stars, in den Asphalt eingelassene Sterne mit dem Namen deutscher Filmschaffender. Von Marlene Dietrich über den Berliner Kinopionier Max Kladanowski bis zu Wim Wenders und Tom Tykwer. Kinogeschichte umtost von Verkehr. Sehr laut. Beim Gang durch das Filmmuseum unternimmt das einstige Herz von Berlin eine Zeitreise. Auf einer riesigen Leinwand erscheint die frühere urbane Pracht des Potsdamer Platzes. In einer Szene aus dem 1932 gedrehten Sittendrama Schleppzug M17 mit Heinrich George und Bertha Dries. Hier sehen wir gerade den Potsdamer Platz. Und die Szene, die wir hier zeigen, ist am Potsdamer Platz 1932 gedreht. Damals der verkehrsreichste Platz Europas mit der Straßenbahn, mit den Fahrrädern, mit den Autos. Der von Heinrich George gespielte Schiffer lässt sich von einer Prostituierten faszinieren und lässt die beiden zurück. Eine der ganz frühen On-Location mit versteckter Kameraszenen der deutschen Filmgeschichte. Die lärmende, auch brutale Wirklichkeit der Großstadt Berlin mit ihren Hinterhofwelten ist immer wieder Ausgangspunkt der damaligen Kinoproduktionen. So etwa in einer in den 20er Jahren entstandenen Trilogie des Filmemachers und Filmhistorikers Gerhard Lamprecht. Im Filmmuseum erinnert ein Guckkasten mit historischen Aufnahmen Berliner Proletarierwohnungen an sein Schaffen. Kinder mit strubbeligen Haaren blicken anklagend in die Kamera. Die gehen eben genau in dieses Milieu, das Zillemilieu. Und die Titel sprechen schon Bände, die Unehelichen oder die Verrufenen. Das sind Filme, die das Elend der niederen Klassen in den Mittelpunkt stellen. Das hätte er bei der UFA nicht realisieren können. Die UFA oder auch Universum Film AG mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Gegründet wird das deutsche Filmunternehmen, das Berlin zur Kinoweltstadt macht, 1917. Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Asta Nielsen, Henny Porten, Billy Wilder, Lillian Harvey, Georg Friedrich Wilhelm Pabst, Emil Jannings. In den Ufa-Studios entsteht das, was man später The Weimar Touch nennen wird. Ein Kino, das Genres für den Science-Fiction-Film oder den Horrorfilm neu erfindet. Das die Zuschauer mit expressionistischen Schattenwelten zum Schaudern bringt. Das frivol und mit hitziger Lebensgier mit den Geschlechtern jongliert. Seine Helden sind Ritter, Vampire, Roboter, femme fatale. In der Künstlichkeit und im Unterhaltungswillen dieses Kinos spiegelt sich dennoch auch die wirtschaftliche, soziale und politische Unsicherheit der Stadt Berlin zwischen den beiden Weltkriegen. Und selbst das frivole Singspiel mischt sich in die Wirklichkeit ein. Wo die Berliner Straße ist? Vielleicht. Ach, Verzeihung, hätten Sie was dagegen, wenn ich sie Ihnen zeige? Im Lied einer kleinen Angestellten in Ich bei Tag und Du bei Nacht. Willi Fritsch und Käthe von Notsch teilen sich das Bett im Rhythmus ihrer Arbeitsschichten. Oh, ist die Woche, die ich montags überschau, auch die nächste Woche wieder ist genauso flau. Man hat vom Leben fast nichts. Nicht wahr, Herr Lang? Natürlich hat auch er einen Stern auf dem Boulevard der Stars in der Potsdamer Straße. Natürlich kann man die Pläne seiner futuristischen Stadt Metropolis oder auch die Plakate zu seinem Film Die Nibelungen im Berliner Filmmuseum bewundern. Fritz Lang, der Mann mit dem Monokel, ist einer der großen Berliner Regiestars der 1920er und 30er Jahre. Seinen 1922 gedrehten Film Dr. Mabuse um einen größenwahnsinnigen Arzt, Hypnotiseur und Spieler beschreibt er als Zeitbild. Berlin prägte damals ein Wort, Raffke, vom Zusammenraffen des Geldes. Raffke, so nannte man den Neureichen. Dr. Mabuse ist das Prototyp dieser Zeit. Er ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette und er spielt mit dem Leben dieser Menschen. Und er spielt mit dem Tod. Der Ruf einer Mutter, die ihr Kind vermisst. In Fritz Langs Film M, Eine Stadt sucht einen Mörder, dringt er durch die Etagen und Wohnungen eines Berliner Mietshauses. In der Hetzjagd auf einen pädophilen Kindermörder nimmt der 1931 gedrehte Film den Terror der Nazi-Zeit vorweg. Den eigentlichen Kriminalfall verlegte Fritz Lang von Düsseldorf nach Berlin. Ich glaube, dass Berlin eine Stadt war, in der er sich gut auskannte. Und natürlich war Berlin damals, Anfang der 30er Jahre, die Weltstadt. Und auch das muss man dann im Blick haben. Da ist Berlin einfach als Ikone ein Mehrwert. Davon geht die Welt nicht unter. Der Mehrwert von Berlin, er wird aus dem deutschen Kino verschwinden. Und damit auch die raue Wirklichkeit, die Widersprüche, die Widerständigkeit der Stadt. Josef Goebbels und sein Reichspropagandaministerium bringen die Berliner Produktionsbüros und die Babelsberger Studios auf Linie. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Jud Süß, Triumph des Willens, Kolberg. Es war eine rauschende Ballnacht, Opfergang. In der großen Babelsberger Mittelhalle, die heute nach Marlene Dietrich benannt ist, entstehen von 1933 bis 1945 Propagandafilme, Unterhaltungsware, Durchhalteparolen auf Zelluloid. Die Künstler und Künstlerinnen, die hier zur Weltruhm gelangten, werden verhaftet, vertrieben, gehen ins Exil. Es hat eine gewisse Ironie, dass es dieser Abschnitt der deutschen Geschichte ist, dass es Filme im Kostüm der Nazizeit sind, die heute internationale Produktionen nach Berlin und nach Babelsberg in das immer noch größte Studio Europas locken. Etwa Quentin Tarantino und seine Inglourious Basterds. Eins, zwei, drei! Yeah! Yeah, man. Nice one. Egal, ob die Stars mit Quentin Tarantinos Inglourious Basterds nach Babelsberg kommen, mit Stephen Daldrys Der Vorleser oder mit Istvan Szabos Film Taking Sides Der Fall Furtwängler. An einem Ort kommt kein Schauspieler in Babelsberg vorbei. Dem Kostümfundus mit seinen endlosen Reihen von Uniformen und vor allem Nazi-Kostümen. Fast scheint es, als nehme man eine Parade ab. Nee, also die meisten Uniformen sind hier irgendwann in den letzten Jahrzehnten gelaufen, wie man sagt, also von Filmen benutzt worden. Herr über diese Textilarmee ist der Uniformberater André König. Vor ihm steht eine Schaufensterpuppe mit maßgeschneiderter grauer Wehrmachtsuniform, Ledergürtel, appliziertem Reichsadler und Augenklappe. Wir gucken hier gerade auf die Offiziersuniform von dem Tom Cruise von Walküre, aber bei Komparsen in der zweiten, dritten Reihe, die waren ja auch in Wirklichkeit nicht maßangefertigt, diese Mannschaftsuniform, da ist es jetzt nicht ganz so wichtig, dass die absolut akkurat sitzen. Vom Fundus in den unteren Räumen geht es nach oben in die lichtdurchflutete Schneiderwerkstatt. Hier arbeiten die Chefin Ute Kanter und drei weitere Damen mit Nadel und Faden und hypermodernen Nähmaschinen. Gibt es unter ihren handgefertigten Gewändern, Mänteln, 20er-Jahre-Kleidern ein Stück, auf das sie besonders stolz sind? Letztendlich ist es ja immer so, was wurde hinterher berühmt, wo man sich dann am meisten daran erinnert. Ja, das war für uns jetzt, wo wir so ein bisschen angeben mit, es ist die Bluse von der, wie hieß sie gleich? Diane Kruger aus dem Inglourious Basterds. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Kurt Bois als Gespenst aus der Vergangenheit. In Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin aus dem Jahr 1987 irrt er über die riesige Brache entlang der Mauer, da wo einst der trubelige Potsdamer Platz war. Das Café Josti, nachmittags habe ich mich da unterhalten und einen Kaffee getrunken. Mehr als 30 Jahre nach Kriegsende trägt Berlin immer noch seine Narben. Direkt nach dem Krieg spielen die Trümmerlandschaften der Stadt eine der Hauptrollen in einem 1945 gedrehten Film, der die Frage nach der deutschen Schuld stellt. Die Mörder sind unter uns. Die weibliche Hauptrolle einer Fotografin und KZ-Überlebenden spielt Hildegard Knef. Angeboten bekam sie die Rolle nach einer Theatervorstellung. Das Stück war vorbei und wir gingen in unsere eiskalten Garderoben, stolperten dort die Treppen hinauf. Und da stand ein Mann, der litt unter einem unbeschreiblichen Husten. Und zwischen wahnsinnigen Hustenanfällen zottelte er aus einem völlig kaputten Mantel so ein paar Blätter raus und sagte, würden Sie das vielleicht, wie der Hustenanfall, lernen? Ich sagte, weshalb? Und er sagte, ich mache den ersten deutschen Nachkriegsfilm, mein Name ist Wolfgang Staudte. Das zerbombte Berlin. Eine Delegation amerikanischer Kongressabgeordneter fährt unter den Linden entlang. Wo einst ein Prachtbau neben dem anderen stand, zeigt die Kamera nun nichts, Weite, Leerstellen. So beginnt Billy Wilders Film eine auswärtige Affäre. Die Idee zu dieser Dreiecksgeschichte kam Wilder, als er 1945 als Filmbeauftragter und Colonel nach Berlin kam. Mit dem Film kehrt das zurück, was die Filmstadt Berlin in ihrer Blütezeit ausmachte. Frivolität, Ironie, die Mischung aus Humor und Tragik, das Changieren zwischen Moral und Unmoral. In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Mit Billy Wilder kommt auch der Komponist Friedrich Holländer zurück nach Berlin. Und die Schauspielerin, die wieder eine Nachtclubsängerin spielt und die ihren Koffer ohnehin an der Spree gelassen hat. Ob ich das jetzt aufkriege? Das ist nicht der einzige Verschluss. Den gibt es hier an der Seite, gibt es auch noch welche. Man muss sich nicht vorstellen, dass sie dasselbe getragen hat. In einem Gewerbegebiet im Süden von Berlin, in Marienfelde, hat die Deutsche Kinemathek eine riesige Lagerhalle angemietet. Hier kann man sich zu Führungen anmelden. Aber es ist eigentlich relativ gut zu erreichen mit der S-Bahn, nicht? Und dann ist man hier in einer richtigen Oase. Neben 18.000 Filmen liegen in Stahlschränken und Regalen auch tausende von Objekten, die die Stadt Berlin mit ihrer Filmgeschichte verbinden. Requisiten wie das Kartenspiel aus Dr. Mabuse, Set-Entwürfe etwa zu den Nibelungen und Marlene Dietrichs Nachlass. Große Schrankkoffer, die sind hier mit Nessel eingeschlagen. Und das Interessante ist also nicht nur diese alte Kultur der Schrankkoffer, sondern da sind auch so Hotelaufkleber drauf und weiß man dann, wo sie gewesen ist. 1500 Bücher, 3500 Textilien und 40 Koffer. Werner Sudendorf, ein stattlicher Archivar mit Monokel, präsentiert seine Schätze. Hier haben wir auch noch Marlene-Sachen. Und was ganz interessant ist, sind diese Bücher. Wir haben hier in diesen Kästen haben wir die Bücher mit Autographen. Hier ist zum Beispiel Erich Maria Remarque. Auf dem Westen nichts Neues. Ja. Kann man es denn vergessen? Silberne Sternschnuppe über dem sausenden Abgrund. Das ist auch eine Widmung für Marlene. Auch sie ist eine dieser Berlinerinnen, die sich nicht unterkriegen lassen. Auch sie hat eine besondere Idee von sich. Genau wie Marlenes Lola, ihre Schwester im Geiste, ist auch sie unbegabt zum Kompromiss und gerät dadurch in Konflikte mit ihrer Umwelt. In Berlin der DDR. Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true. When you will come our way. Some sweet day. Die Sängerin aus dem Film Solo Sunny, 1980, gedreht von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhase, wird gespielt von Renate Krössner. When you will come and stay someday. Du schminkst dich und schminkst dich wie eine Nutte. Geh ja vor die Leute und nicht pissen. In dem Café im Prenzlauer Berg, in dem ihre Sunny im Film einen Philosophen und damit auch einen Außenseiter kennenlernt, sitzt die Schauspielerin Renate Krössner. Früher war dieser Ort am Wassertorplatz eine karge Bierkneipe. Heute zieht das im Retro-Schick dekorierte Café Touristen und gut situierte Quartiersbewohner an. Die mittlerweile luxussanierten Häuser und Hinterhöfe seien zu DDR-Zeiten ein Biotop alltäglicher Widerständigkeit gewesen, sagt Krössner. Ein Berliner Viertel jenseits der Plattenbauten und gezeichnet von den Spuren der deutschen Geschichte. Da ich ja nicht ständig Besuche in Prenzlauer Berg gemacht habe, war es schon so, dass ich immer wieder, auch neu, mich konfrontiert sah mit einfach so äußerlichen Dingen auch, dass da noch Granateinschläge waren. Ja? Also da war der Krieg so anwesend, dass man sich gewundert hat, warum so lange unsere Gebäude ein Mahnmal für den Krieg sind. Also das hat mich schon immer wieder beschäftigt. Ja? Quer durch die Jahrzehnte und politischen Umbrüche hat der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg und seine sich verändernden Lebensgefühle begleitet. Im wiedervereinigten Berlin schreibt er für Andreas Dresen den Film Sommer vom Balkon, in dem zwei Freundinnen versuchen, ihre Sehnsüchte im neuen Berlin unterzubringen. 1957 entsteht das Drehbuch für Gerhard Kleins Berlin-Ecke Schönhauser über Halbstarke, die sich nicht in die entstehende DDR einfügen wollen und in West-Berlin ins Kino gehen. Ihre Nachmittage verbringen sie unter der U-Bahn-Brücke an der Schönhauser Allee. Hier steht Wolfgang Kohlhase und erinnert sich. Damals blieben Leute ja stehen, wenn gefilmt wurde. Und manchmal musste dann der Aufnahmeleiter sie wegjagen oder sagen, wir sollen nicht zugucken oder so. Also war, Filme machen viel noch auf und man fühlte sich entsprechend. Fast ein Vierteljahrhundert nach Berlin-Ecke Schönhauser schreibt Wolfgang Kohlhase mit Solo Sunny eine weitere Zustandsbeschreibung der Stadt Berlin. Wiedergesehen aus der Perspektive von Außenseitern im Prenzlauer Berg. Und dann lebten dort wiederum in wenig attraktiven Wohngelegenheiten sehr junge Leute, auch viele Studenten und so, sehr alte Leute. Die einen fingen dort an, die anderen lebten dort zu Ende. Also es war ein sehr kräftig bewohnt und widerspruchsvoll bewohnter Bezirk. Und da kommen dann die Geschichten her. Und West-Berlin? Man könnte sagen, die ganze Stadt war ein Biotop, abgetrennt von der restlichen BRD. Ein Inselort, an dem die Zeit anders zu gehen schien. Hier sammelten sich Künstler, Politaktivisten, Tagediebe und die, die nicht zum Bund wollten. Es war diese Atmosphäre des Unfertigen, Uneingerichteten, die auch den Regisseur Christian Petzold aus Düsseldorf zum Studium an die Spree zog. Erst an der FU, der Freien Universität Berlin, dann an der Filmhochschule DFFB. Und da war eben eine Mauer rum, die war weniger dazu da, Leute aus der DDR abzuhalten, in den Westen zu gehen, sondern Eltern vom Besuch abzuhalten. Ne? Und das war ein großer Vorteil in Berlin. Ne? Es gab ja diesen Berliner Muff und es gab ja keine Produktion hier, es war alles nur subventioniert. Aber die FU zum Beispiel oder die DFFB, ja, das sind ja dem Untergang Berlins abgerungene Institutionen, wo die wie Labore was ganz Neues probierten. Und die waren eben nicht, ja, die waren nicht satt. Ja? Da war immer was am Arbeiten und da wollte man hin. Ja? Tom Tykwer, Wolfgang Becker und eben Christian Petzold. Diese drei Regisseure nehmen ihre in West-Berlin geformte Kreativität mit in die Filme, die sie in der wiedervereinigten Stadt drehen werden. Auch ihre Filme halten fest, erzählen, registrieren, was kein Archiv und kein Geschichtsbuch mitteilen kann. Den Sound einer Stadt und ihrer Geschichte, ihre Textur, ihren Groove, ihre alltäglichen Dramen, ihre Atmosphäre, ihre Temperatur, ihr Lebensgefühl. Tom Tykwers Lola Rent ist ein typischer Berlin-Film, weil er die unendlichen Wege aufzeigt, die eine junge Frau hat, um ihre Liebe zu retten, in 24 Stunden. Der Titel von Wolfgang Beckers Tragikomödie »Das Leben ist eine Baustelle« wird zur Zustandsbeschreibung der Stadt in den Nachwendejahren. Wegen Verstoß gegen § 113.1 Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Die Bauwut bricht aus, nicht nur am Potsdamer Platz. Menschen basteln sich ihre neuen Existenzen zurecht. Die soziale Realität erreicht einen Helden, der seinen Job in einer Fabrik verliert. Und dann noch das. DM ist zahlbar binnen 14 Tagen. Auf Wunsch kann Ratenzahlung beantragt werden. Sollten Sie der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen, wird eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen angeordnet, wovon ein Tag bereits abgegolten ist. Christian Petzold führt zu den Schauplätzen seines Films Gespenster über den Potsdamer Platz und durch den Tiergarten. Erzählt wird die Geschichte eines Paares, das in Berlin nach seinem vor Jahren verschwundenen Kind sucht. Im Blick des Regisseurs verbindet sich diese Geschichte mit der neuen Architektur und Topografie der Stadt. Ein Paar verliert sein Kind und dieses Paar zerfällt, weil das, was ihre Liebe ist, ja, und auch ihr, würde man heute sagen, Projekt, ja, das ist verschwunden. Und dieses Paar ist in Berlin und gleichzeitig hat Berlin, dort wo man Zentrum war, den Potsdamer Platz, also in Berlin ist auch was verschwunden. Und dieses Paar sucht sowas auch und deswegen entsprachen sich die beiden, das Paar und die Stadt. Ne? Es scheint, als sei Berlin wie kaum eine andere Stadt immer wieder aufs Neue herausgefordert, ihr Bild auf der Leinwand zu finden. Welchen Roman wird Berlin in 10 oder 20 Jahren erzählen? Welche Autorenblicke wird es geben jenseits der Filme, in denen Berlin nicht Berlin ist, keine Stadt und kein Ort, sondern eine Kulisse für wirtschaftsgeförderte internationale Großproduktionen? Aber Sie müssen ihn verhaften oder viele Menschen werden sterben. Es gibt keinen Martin Harris. Er existiert nicht. Und was macht sie in diesen Filmen nicht alles mit, die Stadt? In dem identitätslosen Action-Thriller Unknown Identity mit Liam Neeson lässt sie ihr Hotel Adlon in die Luft jagen. In Don 2 stellt sich Berlin dem Bollywood-Star Shah Rukh Khan zur Verfügung. Badan und Don sind in Berlin gesehen worden. Für Verfolgungsjagden auf der Straße des 17. Juni, die durch Zeitraffer auch nicht spannender werden. Das finden wir raus. Ich soll ein Team zusammenstellen und versuchen, Gebäude, Brücken und Kunstwerke zu schützen, bevor die Nazis alles zerstören. In dem Raubkunstfilm Monuments Man mit George Clooney lässt Berlin sogar zu, dass seine Prachtstraße unter den Linden in einer Szene als Champs-Élysées ausgegeben wird. Hey, Michael. Hey, Mann, lass mich doch mal quatschen. Lass mich mal kurz hinnehmen. Victoria, meine Sonne, nice to meet you. Vielleicht kann sich die Stadt Berlin deshalb mühelos zur Kulisse machen, weil in ihr auch immer wieder Filme entstehen, in denen sie zum einzigartigen Ort wird. So wie in Victoria von Sebastian Schipper. Die Heldin, eine junge Spanierin, lässt sich einsaugen, mitreißen vom Clubleben, verliebt sich im Laufe einer atemlosen, in einer einzigen Einstellung gedrehten Nacht. Die Einheit von Ort, Zeit und Raum, von der Gegend zwischen Hallischem Tor und Friedrichstraße fällt zusammen mit dem modernen Mythos einer Stadt, in die junge Menschen aus aller Welt strömen, um zu feiern, sich zu finden und neu zu erfinden. Victoria lief im Wettbewerb der Berlinale und deren Leiter Dieter Kostlik bezieht jetzt wieder Stellung am Marlene-Dietrich-Platz. Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt, hat der deutsche Dichter Jean-Paul geschrieben. Man kann es aber auch anders sagen. Man hat hier alles. Wenn man will, hat man auch Berlin. Aber man kann auch alles andere drehen und es gibt hier so viele Ecken, die noch nicht verbaut sind, Gott sei Dank. Es gibt so viele abgefahrene Stellen, es gibt den Untergrund und es gibt grüne Wald und manchmal ist beides das Gleiche. Und Berlin ist wieder Filmstadt, gar keine Frage, wie es schon mal war, als Marlene Dietrich noch hier in den Studios war und der große Star wurde.